So Trauer Bekundungsschick der Marschall Kim Jong-un am 20. September an den Katafalk von Professor Choi Won-chang, dem Helden der Arbeit und stellvertretenden Rektor der Militärakademie Kim Il-sung, einen Kranz.